Also Fall. eigentlich ein bisschen Französisch reicht, weil Sie selber nicht so viel reden in Französisch, deswegen ein bisschen widerreichen. Sprichst du eine Sprache aus Ghana, wo dein Vater herkommt? Ah, nein, spreche ich nicht. Okay.